Zieh den Strohpfropfen raus. Ich habe Angst, Godefroy. Ich will nicht der sein, der dieses... Der Baron sprang zu dem zögernden Grafen, schob ihn zur Seite und beugte sich über die Bootskante. Seine Hand glitt hinunter und riss mit einem Ruck den Pfropfen aus dem Boden des Bootes, in dem die Gräfin lag. Das gurgelnde, schäumende Wasser erschreckte ihn so, dass er in einem plötzlichen Sinneswandel das Loch wieder zustopfen wollte. Aber Graf de Beneteau hatte die Riemen schon ergriffen und ruderte wie ein Besessener los. Halt, ich will sie retten! Ich will hier weg! Halt, komm weg! Ja. Nein, ich will hier weg! Unter Geschrei ruderten die zwei in Richtung Ufer und ließen das lecke Boot mit der Gräfin von Cagliostro zurück. In wenigen Minuten würde es gesunken sein. Aber da zog sich jemand an der Bootskante hoch und beugte sich über die verschnürte Frau. Beruhigen Sie sich. Mein Freund kommt Ihnen zu Hilfe. Sie haben mich nie gesehen. Ich heiße Arsène. Arsène Lupin. Alles wird gut. Er stopfte das Loch mit einem Stück Holz zu, um das er einen Lappen gewickelt hatte. Eine provisorische Ausbesserung, die aber ausreichen würde. Ich schneide jetzt Ihre Fesseln durch und werfe den Stein über Bord. Haben Sie Schmerzen? Das Fußgelenk. Die Fesseln. Ich habe mir den Fuß verrenkt. Ach, das wird nicht so schlimm sein. Hauptsache, wir kommen jetzt ans Ufer. Das Ruder hier habe ich vorher auf dem Boden versteckt. Sie wundern sich? Wundern Sie sich nicht. Ich habe mich ans Boot geklammert, als es im Schlepptau lag. Übrigens bin ich ein exzellenter Schwimmer. Den Rest erkläre ich Ihnen später, wenn Sie mir auch wieder zuhören können. Ich bin erschöpft. Ich gebe Ihnen einen Rat. Werden Sie ohnmächtig. Nichts erfrischt so sehr wie eine kleine Ohnmacht. Sicherheit. Ich habe Sie in eine Scheune gebracht. Hier können Sie sich ausruhen. Trinken Sie. Morgen werde ich einen Wagen beschaffen und Sie fahren, wohin Sie wollen. Das Licht der Lampe fiel auf ihr Gesicht, das vom Fieber der Aufregung gerötet war. Lupin kniete vor ihr und betrachtete sie. Wie schön Sie sind. Ich habe nicht geglaubt, dass es so viel Schönheit im Leben gibt. Ihr Lächeln, das bringt mich ganz aus der Fassung. Oh, lächeln Sie nur noch für mich. Ich flehe Sie an. Josephine Balsamo. Wie weich Ihr Name klingt. Und um wie viel geheimnisvoller er Sie macht. Hexe, hat Beaumagnon gesagt. Nein, Zauberin. Sie tauchen aus dem Dunkeln auf. Sie sind wie das Licht, die Sonne. Josephine Balsamo. Zauberin, Magierin. Sein Mund war nahe dem ihren, aber ein geraubter Kuss blieb die einzige Zärtlichkeit, die er sich erlaubte. Diese Frau, die erschöpft vor ihm lag, betörte seine Sinne. Nichts anderes zählte, nur dieser Moment. Elf Uhr morgens. Josephine, wo sind Sie? Wo sind Sie? Josephine? Was ist das? Eine Fotografie? Ihre Fotografie? Da steht etwas auf der Rückseite. Meinem Retter sei gedankt, er soll jedoch nicht versuchen, mich wiederzusehen. Sie ist weg. Ich schwöre, ich werde dich wiederfinden. Und du wirst mich so lieben, wie ich dich liebe. Und du wirst mir die ergebenste, zärtlichste Geliebte sein. Du wirst mir gehören. Josephine Balsamo. 3 Tage durchstreifte Lupin die normannische Landschaft, um die Entflohene zu finden. Am Abend des 3. Tages stand in seinem Zimmer in der Herberge ein Strauß Frühlingsblumen. Er versteckte sich im Hof hinter dem Schuppen in der Hoffnung, Josephine Balsamo würde ihm erneut einen Besuch abstatten, denn er war überzeugt, die Blumen waren von ihr. Am Nachmittag des vierten Tages hörte er an der Hofmauer Stoff rascheln. Er sah ein Kleid. Er wollte darauf zustürzen, hielt jedoch plötzlich inne und beherrschte sich. Es war Clarisse, der Tiger. In der Hand trug sie einen Blumenstrauß. Leichtfüßig überquerte sie den Platz vor dem Gebäude, streckte den Arm durchs Fenster und legte den Strauß ins Zimmer. Als sie sich umdrehte, konnte Lupin sie von vorn sehen und erschrak über ihre Blässe. Ihre Wangen hatten die Frische verloren, die Ringe unter ihren Augen verrieten ihren Kummer und schlaflose Nächte. »Ich werde deinetwegen viel leiden«, hatte sie gesagt, ohne zu ahnen, dass das Leiden so schnell beginnen würde. Enttäuscht, dass die Blumen nicht von der waren, die er erwartete, blieb Lupin in seinem Versteck und ließ Clarisse gehen. Als er in sein Zimmer trat, fand er neben den Blumen einen Brief. »Liebster, ist es schon zu Ende? Nein, nicht wahr? Ich weine ohne Grund. Mein Liebster, heute Abend fahren Sie alle mit dem Zug fort und kommen erst morgen sehr spät wieder. Du wirst zu mir ins Schloss kommen, nicht wahr? Du lässt mich nicht noch länger weinen. Komm, mein Liebster. Der Baron, der Graf und die anderen fahren mit dem Zug fort? Was hat Beaumagnon auf der Versammlung gesagt? Die Gräfin von Cagliostro wusste von mir, dass wir bald ein verfallenes Schloss in der Nähe von Dieppe gründlich untersuchen wollen. Es gibt Hinweise, dass der siebenarmige Leuchter dort versteckt ist. Das ist das Ziel Ihrer Expedition. Von nun an müssen Sie mit einem weiteren Konkurrenten rechnen.